so, machen wir nochmal einen Versuch, ne? Nachdem das erste Kapitel ja so oft daneben gegangen ist, fangen wir nochmal von vorne an. John Ronald R. Tolkien, Der kleine Hobbit. Kapitel 1, eine unvorhergesehene Gesellschaft. In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enden von irgendwelchen Würmern herabbaumelten und es nach Schlamm und Moder roch, auch nicht etwa in einer trockenen Kieshöhle, die so kahl war, dass man sich nicht einmal niedersetzen oder gemütlich frühstücken konnte. Es war eine Hobbithöhle und das bedeutet Behaglichkeit. Diese Höhle hatte eine kreisrunde Tür wie ein Bullauge. Sie war grün gestrichen und in der Mitte saß ein glänzend gelber Messingknopf. Die Tür führte zu einer röhrenförmig langen Halle, zu einer Art Tunnel, einem Tunnel mit getäfelten Wänden. Der Boden war mit Fliesen und Teppichen ausgelegt. Es gab Stühle da von feinster Politur und an den Wänden Haken in Massen für Hüte und Mäntel, denn der Hobbit hatte Besucher sehr gern. Der Tunnel wand und wand sich, führte aber nicht tief ins Innere des Berges hinein, den viele Leute weit rund im Land schlechthin den Berg nannten. Zahlreiche kleine runde Türen öffneten sich zu diesem Tunnel, zunächst auf der einen Seite und dann auch auf der anderen. Treppen zu steigen brauchte der Hobbit nicht. Schlafräume, Badezimmer, Keller, Speisekammern, eine Masse von Speisekammern. Kleiderschränke, ganze Räume standen ausschließlich für die Unterbringung seiner Garderobe zur Verfügung. Küchen, Esszimmer, alles lag an demselben langen Korridor. Die besten Zimmer lagen übrigens auf der linken Seite, wenn man hineinkommt, denn ausschließlich diese hatten Fenster, tiefgesetzte, runde Fenster, die hinaus auf den Garten blickten und über die Wiesen, die sich gemächlich hinab bis zum Fluss neigten. Dieser Hobbit war ein sehr wohlhabender Hobbit und sein Name war Beutlin. Die Beutlins hatten seit undenklichen Zeiten in der Nachbarschaft des Berges gelebt und die Leute hielten sie für außerordentlich achtbar. Nicht nur, weil die meisten der Beutlins reich, sondern weil sie auch noch nie in ein Abenteuer verstrickt gewesen waren und nie etwas Unvorhergesehenes getan hatten. Man konnte im Voraus sagen, was ein Beutlin auf eine Frage antworten würde, ohne dass man sich die Mühe machen musste, diese Frage wirklich zu stellen. Dies hier aber ist eine Geschichte von einem Beutlin, der trotzdem Abenteuer erlebte und sich selbst über völlig unvorhergesehene Fragen reden hörte. Vielleicht verlor er bei seinen Nachbarn ein Ansehen, aber er gewann. Nun, ihr werdet ja sehen, ob er am Ende überhaupt etwas gewann. Die Mutter unseres Hobbits, was ist eigentlich ein Hobbit? Ich glaube, dass die Hobbits heutzutage einer Beschreibung bedürfen, da sie selten geworden sind und scheu vor den großen Leuten, wie sie uns zu nennen pflegen. Sie sind oder waren ungefähr halb so groß wie wir und kleiner als die bärtigen Zwerge. Sie tragen jedoch keine Bärte. Es ist wenig, sozusagen gar nichts von Zauberei an ihnen, ausgenommen die alltägliche Gabe, rasch und lautlos zu verschwinden, wenn großes dummes Volk wie du und ich angetapst kommt und Radau macht wie Elefanten, was sie übrigens eine Meile weit hören können. Sie neigen dazu, ein bisschen fett in der Magengegend zu werden. Sie kleiden sich in leuchtenden Farben, hauptsächlich in Grün und Gelb. Schuhe kennen sie überhaupt nicht, denn an ihren Füßen wachsen natürliche, lederartige Sohlen, ein dickes, warmes, braunes Haar, ganz ähnlich wie das Zeug auf ihrem Kopf, das übrigens kraus ist. Die Hobbits haben lange, geschickte, braune Finger, gutmütige Gesichter und sie lachen ein tiefes, saftiges Lachen, besonders nach den Mahlzeiten. Mittagessen halten sie zweimal am Tag, wenn sie es bekommen können. Nun, das sei vorerst genug und wir wollen fortfahren. Bilbo Beutlin hieß unser Hobbit. Seine Mutter war die berühmte Belladonna Tuck, eine der drei ausgezeichneten Töchter des alten Tuck. Der alte Tuck war das Haupt der Hobbits, die jenseits des Wassers wohnten, des schmalen Flusses am Fuß des Berges. Es wurde oft gemunkelt, dass vor langer Zeit einmal ein Tuck eine Fee geheiratet hätte. Das war natürlich Unsinn, aber sicherlich war bei ihnen nicht alles Hobbit-mäßig, denn ab und zu ging ein Angehöriger der Tucks fort und stürzte sich in Abenteuer. Sie verschwanden heimlich und die Familie vertuschte es. Tatsache ist jedenfalls, dass die Tucks nicht ganz so geachtet waren wie die Beutlins, obgleich sie unzweifelhaft reicher waren. Nicht, dass Belladonna Tuck jemals in irgendwelche Abenteuer verwickelt gewesen wäre, nachdem sie die Frau von Mr. Bungo Beutlin geworden war. Bungo, Bilbos Vater, baute, teilweise mit ihrem Geld, für sie die kostspieligste Hobbithöhle, die jemals unterhalb oder oberhalb des Berges oder jenseits des Wassers gebaut worden war. Und dort lebten sie bis an das Ende ihrer Tage. Indessen ist es wahrscheinlich, dass Bilbo, ihr einziger Sohn, obgleich er doch aussah und sich genauso benahm wie eine zweite Ausgabe seines grundsoliden und behäbigen Vaters, irgendetwas Wunderliches in seinen Anlagen von der Tuck-Seite übernommen hatte. Es war etwas, das nur auf die Chance wartete, um ans Licht zu kommen. Die Chance ergab sich erst, als Bilbo Beutlin etwa 50 Jahre alt geworden war, in der wunderschönen Hobbit-Höhle wohnte, die sein Vater erbaut und die sich augenscheinlich zur Ruhe gesetzt hatte. Eines Morgens vor langer Zeit in der großen Stille, als es noch wenig Geräusche und mehr Grün gab, als die Hobbits noch zahlreich und glücklich waren, und Bilbo Beutlin nach dem Frühstück vor seiner Tür eine enorm lange Holzpfeife rauchte, die nahezu bis zu seinen wolligen Zehen reichte, die immer sauber gebürstet waren, da ereignete sich ein merkwürdiger Zufall. Gandalf kam vorbei. Gandalf. Wenn ihr auch nur ein Viertel von dem gehört hättet, was ich über ihn gehört habe, und ich habe nur sehr wenig gehört von all dem, was es da zu hören gab, so würdet ihr bestimmt höchst verwunderliche Geschichten erwarten. Geschichten und Abenteuer schossen nur so auf allen Wegen, die er jemals gezogen war. Seit sein Freund, der alte Tuck, gestorben, war er nun schon viele Jahre nicht mehr hier im Land unterhalb des Berges gesehen worden. Wirklich, die Hobbits hatten fast vergessen, wie er aussah. Seine Geschäfte hatten ihn über den Berg und über das Wasser geführt, als sie selbst noch kleine Hobbitjungen und Hobbitmädchen waren. Alles, was also der keineswegs misstrauische Bilbo an diesem Morgen sah, war ein alter Mann mit einem Stab, hohem, spitzen, blauem Hut, einem langen, grauen Mantel, mit einer silbernen Schärpe, die über die sein langer, weißer Bart hing, ein kleiner, alter Mann mit riesigen, schwarzen Schuhen. »Guten Morgen«, sagte Bilbo, und er meinte es ehrlich. Die Sonne schien, das Gras war grün, aber Gandalf schaute ihn scharf unter seinen buschigen Augenbrauen hervor an, die weiter herausragten als die Schattenkrempe seines Hutes. »Was meint ihr damit?«, fragte er. »Wünscht ihr mir einen guten Morgen, oder meint ihr, dass dies ein guter Morgen ist, gleich viel, ob ich es wünsche oder nicht? Meint ihr, dass euch der Morgen gut bekommt, oder dass dies ein Morgen ist, an dem man gut sein muss?« »Alles auf einmal«, sagte Bilbo, und ein sehr feiner Morgen für eine Pfeife Tabak vor der Tür obendrein. »Wenn ihr eine Pfeife bei euch habt, dann setzt euch her und bedient euch. Nichts drängt zur Eile, wir haben noch den ganzen Tag vor uns.« Bilbo setzte sich auf die Bank vor der Tür, kreuzte die Beine und blies einen wundervollen grauen Ring in die Luft, der heil und ohne auseinanderzuwehen über den Berg schwebte. »Sehr schön«, sagte Gandalf, »aber ich habe heute Morgen keine Zeit, Ringe zu blasen. Ich suche jemanden für ein Abenteuer, das bestanden sein will, und es ist außerordentlich schwierig, jemanden dafür zu finden.« »Das kann ich mir denken, in dieser Gegend. Wir sind ruhige Leute hier und suchen keine Abenteuer. Ein ärgerlicher, störender, unbehaglicher Zeitvertreib. So etwas verspätet nur die Mahlzeiten. Ich kann nicht verstehen, was jemand daran findet«, sagte unser Mr. Beutlin, schob seinen Daumen hinter die Hosenträger und blies einen noch dickeren Ring in die Luft. Dann holte er seine Morgenzeitung heraus und begann zu lesen, gab einfach vor, keine Notiz mehr von dem alten Mann zu nehmen. Der war offensichtlich nicht von seiner Art. Hoffentlich ging er jetzt. Aber er rührte sich nicht, er stand da, stützte sich auf seinen Stock und betrachtete den Hobbit, ohne ein Wort zu sagen, bis es Bilbo ungemütlich und er sogar ein bisschen ärgerlich wurde. »Guten Morgen«, sagte Bilbo schließlich, »wir wollen hier keine Abenteuer, vielen Dank. Ihr könnt es hinter dem Berg oder jenseits des Wassers versuchen.« Damit meinte er, die Unterhaltung wäre beendet. »Was ihr nicht alles unter guten Morgen versteht«, sagte Gandalf, »jetzt meint ihr, dass ihr mich damit loswerden könntet, dass es gut wäre, wenn ich verschwende.« »Keineswegs, keineswegs, mein bester Herr. Wie heißt ihr eigentlich?« »Ja, freilich, mein bester Herr. Ich weiß sehr gut, wie ihr heißt, Mr. Bilbo Beutlin. Und ihr kennt auch meinen Namen, obgleich ihr nicht ahnt, dass ausgerechnet ich dazugehöre. Ich bin Gandalf und Gandalf, denkt nur, das bin ich. Reizend, dass Belladonnas Sohn mich mit einem guten Morgen wegscheuchen will, als ob ich Knöpfe an der Tür verkaufte. Gandalf, Gandalf, du lieber Himmel, doch nicht der wandernde Zauberer dem alten Tuck ein paar magische Diamantklammern verehrte, die sich von selbst schlossen und sich niemals ohne Befehl lösten? Keiner verstand es wie er, beim Kaffeetrinken solch wunderbare Geschichten über Drachen zu erzählen, über Kobolde und Riesen, über gerettete Prinzessinnen und über das unvorhergesehene Glück von Söhnen armer Witwen. Doch nicht Gandalf, der so ausgezeichnete Feuerwerke abzubrennen verstand. Ja, daran erinnere ich mich. Der alte Tuck arrangierte sie zur Sommersonnenwende. Großartig, toll. Sie schossen auf wie mächtige Lilien, wie Löwenmaul und Goldregen aus Feuer. Den ganzen Abend noch hingen sie in der Dämmerung. Ihr werdet schon gemerkt haben, dass Mr. Beutlin nicht ganz so prosaisch war, wie er es von sich selbst annahm. Überdies war er in Blumen geradezu vernarrt. Meine Güte, fuhr er fort, doch nicht der Gandalf, der es auf dem Gewissen hat, dass so viele brave Burschen und Mädchen einfach ins Blaue gingen, verrückte Abenteuer zu erleben. Beim Bäumeklettern angefangen, bis zur Reise auf Schiffen, die hinüber zur anderen Seite segelten. Der Himmel sei mir gnädig, so ein Leben schien aber, ich meine, ihr habt in dieser Gegend allerhand angerichtet. Ich bitte um Verzeihung, aber ich hatte keine Ahnung, dass ihr noch immer solchen Unfug macht. Was soll ich denn sonst machen, sagte der Zauberer, und ich bin froh, dass ihr euch noch an einiges erinnert. Ihr scheint beispielsweise meine Feuerwerke in gutem Andenken behalten zu haben, und das ist gewiss nicht ohne Hoffnung. In der Tat, um eures seligen Großvaters Tuck und der armen Belladonna willen, gebe ich euch gern, was um was ihr mich gebeten habt. Verzeihung, habe ich denn etwas gebeten? Natürlich habt ihr, zweimal sogar. Um eine Verzeihung habt ihr gebeten, die gebe ich euch. Und außerdem gehe ich noch weiter und schicke euch in dies besagte Abenteuer. Das ist sehr erheiternd für mich und ausgezeichnet für euch, und nützlich ist das außerdem. Das heißt, wenn ihr es wohlbehalten übersteht. Tut mir leid, ich wünsche keine Abenteuer. Vielen Dank, und heute schon gar nicht. Guten Morgen, mein Herr. Aber bitte kommt zum Tee jederzeit, wie es euch passt. Warum nicht morgen? Auf Wiedersehen. Damit drehte sich der Hobbit um, verschwand hinter der runden grünen Tür und schloss sie so schnell er es, ohne unhöflich zu erscheinen, wagen konnte, denn Zauberer sind schließlich Zauberer. Warum in aller Welt bat ich ihn bloß zum Tee, sagte er vor sich hin, als er in die Speisekammer ging. Zwar hatte er gerade gefrühstückt, aber er dachte, dass ein oder zwei Kuchenstücke und ein Schluck dazu ihm gut täten nach diesem Schrecken. Gandalf stand inzwischen noch immer vor der Tür und lachte lang und leise. Nach einer Weile trat er näher und mit der Stockspitze kratzte er ein wunderliches Zeichen auf die schöne grüne Haustür. Dann zog er davon, gerade als der Hobbit seinen zweiten Kuchen gegessen hatte und erleichtert aufatmete, weil er glaubte, dass er nun glücklich alle Abenteuer vermieden hätte. Am nächsten Tag hatte er Gandalf fast vergessen. Ein gutes Gedächtnis war nicht seine Stärke, es sei denn, er benutzte sein Notizbuch. Dann hätte er vielleicht eingetragen, Gandalf, Tee, Mittwoch. Aber gestern war er dazu viel zu verwirrt gewesen. Kurz vor der Teezeit hörte Bilbo ein furchtbares Gebimmel an der Haustür. Da erinnerte er sich. Er rannte zur Küche, setzte den Teekessel auf, holte eine Extratasse und eine Untertasse und ein oder zwei Extrakuchen und lief zur Tür. »Ich bin ganz untröstlich, dass ich euch warten ließ«, wollte er sagen, als er sah, dass keineswegs Gandalf vor ihm stand. Es war ein Zwerg mit einem blauen Bart, den er hinter den Goldgürtel gesteckt hatte, mit leuchtenden Augen unter seiner dunkelgrünen Kapuze. Kaum war die Tür geöffnet, so drängelte er sich auch schon hinein, gerade als ob er erwartet worden wäre. Er hing seinen Kapuzenmantel an den nächsten Haken, verbeugte sich und sagte, »Dwalin, zu euren Diensten.« »Bilbo Beutlin, zu euren Diensten«, antwortete der Hobbit, zu überrascht, um im Augenblick irgendwelche Fragen zu stellen. Als die darauf folgende Pause unangenehm wurde, fügte er hinzu, »Ich wollte gerade meinen Tee nehmen. Bitte, trinkt eine Tasse mit.« Das war vielleicht ein bisschen steif, aber er meinte es ehrlich. »Und was würdet ihr tun, wenn ein uneingeladener Zwerg plötzlich hereingeschneit käme und seine Sachen an eure Garderobe hinge, ohne ein Wort der Erklärung?« Sie saßen nicht lange am Tisch, genauer gesagt, sie hatten es kaum bis zum dritten Kuchen gebracht, als ein neues, noch lauteres Gebimmel Bilbo aufschreckte. »Entschuldigt mich«, sagte er und ging zur Tür. »Habt ihr schließlich noch hierher gefunden?« wollte er diesmal Gandalf fragen, aber es war nicht Gandalf. Statt Gandalf stand ein sehr ehrwürdig aussehender Zwerg auf der Schwelle, der einen weißen Bart und eine purpurrote Kapuze trug. Auch er trappte herein, kaum dass die Tür geöffnet war, gerade als ob er eingeladen sei. »Wie ich sehe, kommen Sie bereits an«, sagte er, als er Dwalins grüne Kapuze am Haken sah. Er hängte seine purpurrote daneben und »Balin, zu euren Diensten«, setzte er hinzu, die Hand auf der Brust. »Schönen Dank«, erwiderte Bilbo, der nach Luft schnappte. »Das war zwar nicht korrekt, aber Sie kommen schon«, das hatte ihn ernstlich verwirrt. Er hatte gern Besuch, aber lieber war es ihm, wenn er den Besuch kannte, bevor er ankam. Auch zog er es vor, Besucher selbst einzuladen. Es kam ihm der schreckliche Gedanke, dass die Kuchen ausgehen könnte. Und dann, als Gastgeber, kannte er seine Pflichten und erfüllte sie sogar in schmerzlichen Fällen. Und dann musste er selbst ohne Kuchen bleiben. »Kommt herein und trinkt einen Tee mit«, brachte er dennoch heraus, nachdem er allerdings tief Atem geholt hatte. »Ein kleines Bier wäre mir lieber, wenn es euch nichts ausmacht, mein guter Herr«, sagte Balin mit dem weißen Bart. »Für Kuchen wäre ich dankbar. Kümmelkuchen, ja, das wäre das Richtige, wenn es solchen bei euch gibt.« »Massenweise«, hörte sich Bilbo zu seiner eigenen Überraschung antworten. Er verschwand im Keller, um einen Krug mit Bier zu füllen, und dann in der Speisekammer, wo er zwei wundervolle runde Kümmelkuchen holte, die er erst diesen Nachmittag gebacken hatte, als leckere Happen für das Nachabendbrot. Als er zurückkehrte, unterhielten sich Dwalin und Balin am Tisch wie alte Freunde, tatsächlich waren sie Brüder. Bilbo setzte das Bier und die Kuchen nicht gerade sacht vor sie hin, da läutete die Glocke schon wieder Sturm, einmal und noch einmal. »Ja, diesmal ist es sicher Gandalf«, dachte er, als er den Gang entlang schnaufte. Aber es war nicht Gandalf, es waren zwei weitere Zwerge, beide mit blauen Kapuzen, silbernen Gürteln und gelben Bärten, und jeder trug einen Sack mit Werkzeugen und einen Spaten. Sie sprang herein, kaum dass die Tür einen Spalt geöffnet war. Nun, Bilbo war kaum noch überrascht. »Was kann ich für euch tun, meine Zwerge?«, fragte er. »Kili, zu euren Diensten«, sagte der eine, und »Fili«, fügte der andere hinzu. Damit zogen sie ihre blauen Kapuzenmäntel aus und verbeugten sich. »Gleichfalls zu euren Diensten und den Diensten eurer ganzen Familie«, erwiderte Bilbo. Diesmal erinnerte er sich rechtzeitig an die guten Sitten. »Ich sehe, Dwalin und Balin sind bereits hier«, sagte Kili. »Das wird ein schönes Gedränge heute Abend geben.« »Gedränge«, dachte Mr. Beutlin, »das ist ja ein scheußlicher Gedanke. Ich muss mich eine Minute hinsetzen, mich erstmal sammeln und einen kleinen Schluck nehmen.« Nun, er hatte kaum ein Schlückchen getrunken in der Ecke, während die vier Zwerge rund um den Tisch saßen und über Erzbergwerke und Gold sprachen, über Verdruss mit den Orks und die Verwüstung der Drachen, über eine Menge anderer Unglücksfälle, die er nicht verstand und die er auch gar nicht verstehen wollte, denn sie klangen ihm viel zu abenteuerlich, als Ding-Dong-Da-Ding-Dang seine Glocke schon wieder ging, als ob ein nichtsnutziger Hobbitjunge versuchte, den Griff abzureißen. »Da ist wohl einer an der Tür«, sagte er blinzelnd. »Einer? Wahrscheinlich vier, dem Geräusch nach zu urteilen«, entgegnete Fili. »Übrigens sahen wir sie hinter uns herkommen.« Der arme kleine Hobbit setzte sich in der Halle nieder und nahm seinen Kopf in die Hände, wunderte sich, was geschehen war und was weiter geschehen würde und ob die Gesellschaft sich auch noch zum Abendbrot einladen würde. Dann schellte die Glocke lauter denn je und er musste zur Tür rennen. Aber es waren nicht vier, es waren fünf. Ein anderer war dazugekommen, während Bilbo sich noch in der Halle wunderte. Er hatte kaum den Türknopf gedreht, als auch schon alle im Gang standen, sich verbeugten und zu euren Diensten sagten, einer nach dem anderen. Dori, Nori, Ori, Oin und Gloin waren ihre Namen. Und sehr schnell hingen zwei purpurrote Kapuzenmäntel, ein grauer und ein brauner und ein weißer, an den Haken, und die Kerle steckten ihre breiten Hände in die goldenen und silbernen Gürtel und gingen los, um sich mit den anderen zu vereinen. Nun war es wirklich beinahe ein Gedränge geworden. Einige riefen nach Bier, andere nach Porter, einer nach Kaffee, alle nach Kuchen, so dass der Hobbit für eine Weile durchaus beschäftigt war. Gerade hatte er einen großen Topf Kaffee in den offenen Kamin gesetzt, die Kuchen waren übrigens ausgegangen, und die Zwerge hatten sich auf eine Runde schöner, mit Butter bestrichener Weizenbrötchen verlegt, da kam ein lautes Pochen. Kein Gebimmel, sondern ein hartes Patt-Patt von der wunderschönen grünen Tür unseres Hobbits. Irgendwer klopfte dort mit einem Stock an. Bilbo rannte den Gang entlang. Er war wütend und wirr zugleich. Dies war der widerwärtigste Mittwoch, den er je erlebt hatte. Mit einem Ruck riss er die Tür auf, da fielen sie alle herein, einer auf den anderen. Noch mehr Zwerge, noch einmal vier. Und da stand auch Gandalf hinter ihnen. Er lehnte sich auf seinen Stock und lachte. Er hatte eine tiefe Delle in die wunderschöne Tür geschlagen und auf diese Weise das Geheimzeichen beseitigt, das er einen Morgen zuvor dort angebracht hatte. »Vorsichtig, vorsichtig«, sagte er. »Das ist doch sonst nicht eure Art, Bilbo, Freunde warten zu lassen und dann die Tür mit einem Ruck aufzuziehen. Lasst mich vorstellen, Bifur, Bofur, Bombur und besonders Thorin.« »Zu euren Diensten«, sagten Bifur, Bofur und Bombur, die sich in einer Reihe aufgestellt hatten. Dann hängten sie zwei gelbe und eine blassgrüne Kapuze auf, und es war auch eine himmelblaue mit einer langen silbernen Quaste dabei. Sie gehörte Thorin. einem überaus berühmten Zwerg. Es war der große Thorin Eichenschild selber, und es behagte ihm keineswegs, dass er flach auf Bilbos Fußmatte hinplumpste und Bifur, Bombur und Bofur auf ihn drauffielen, denn Bombur war ungewöhnlich fett und schwer. Thorin blieb infolgedessen sehr kühl und sagte nicht zu Diensten, aber der arme Mr. Beutlin bat so oft um Entschuldigung, dass Thorin schließlich so etwas wie »Es macht fast gar nichts« brummte und sogar aufhörte, länger ärgerlich dreinzuschauen. »Jetzt sind wir alle hier«, sagte Gandalf, schaute die Reihe der 13 Kapuzen entlang, die besten Gesellschaftskapuzen übrigens, die zur Verfügung standen, und hängte seinen eigenen Hut an den Haken. »Eine wirklich lustige Versammlung. Ich hoffe, es ist noch etwas zu essen und zu trinken übrig für die Zuspätkommer. Wie, Tee? Nein, vielen Dank. Ein bisschen Rotwein, das wäre das Richtige für mich.« »Auch für mich«, fügte Thorin hinzu. »Und Himbeermarmelade und Apfeltörtchen«, sagte Bifur. »Und Rosinenkuchen und Käse«, sagte Bofur. »Und schöne Pasteten und Salat«, ergänzte Bombur. »Und noch ein paar Kuchen und Bier und Kaffee, wenn es euch nicht ausmacht«, riefen die anderen Zwerge durch die Tür. »Setzt ein paar Eier auf, ihr seid wirklich ein großartiger Kerl«, rief Gandalf hinter ihm her. Und als der Hobbit zu seinen Vorratskammern ging. »Und bringt kaltes Hühnchen mit und Essiggurken.« »Es scheint, er kennt sich besser in meiner Speisekammer aus als ich selbst«, dachte Mr. Beutlin, der sich völlig überrumpelt fühlte und sich wunderte, in welch ein elendes Abenteuer er geradewegs in seinem eigenen Haus hineingeraten war. Mit der Zeit hat er sämtliche Flaschen und Schüsseln, Messer und Gabeln, Gläser und Platten und Löffel hoch auf riesige Tabletts gehäuft. Ihm war sehr heiß, er sah rot aus und er war richtig ärgerlich. »Zum Teufel mit diesen Zwergen«, rief er laut, »warum helfen sie nicht ein bisschen?« Jetzt traue einer seinen Augen. Da standen Balin und Dwalin in der Küchentür und Kili und Fili dahinter, und bevor noch alle Wetter sagen konnte, hatten sie die Tabletts schon fortgetragen, ein paar kleine Tische ins Empfangszimmer gesetzt und alles war ordentlich serviert. Gandalf saß oben an, die 13 Zwerge saßen ihm zur Seite, Bilbo aber hockte sich auf einen Stuhl am Kamin und knabberte an einem Keks, der Appetit war ihm ziemlich vergangen. Er versuchte ein Gesicht aufzusetzen, als ob dies alles vollkommen in Ordnung sei und in keiner Weise ein Abenteuer für ihn. Die Zwerge aßen und sprachen und die Zeit ging dahin. Schließlich schoben sie ihre Stühle zurück und Bilbo machte eine Bewegung, als wolle er die Teller und Gläser einsammeln. »Ich denke, ihr bleibt noch zum Abendbrot«, sagte er in seinem höflichsten und ungezwungensten Ton. »Natürlich«, erwiderte Thorin, »sogar noch länger. Es wird spät werden, bis wir alle unsere Geschäfte erledigt haben. Aber zuerst brauchen wir ein bisschen Musik. Räumt ab!« Daraufhin sprangen 12 Zwerge auf, ausgenommen Thorin, der eine viel zu hochgestellte Persönlichkeit war. Er blieb zu einem Schwatz mit Gandalf zurück. Die Zwerge stapelten das Geschirr zu hohen Turmbauten aufeinander. Sie warteten nicht lang auf Teebretter, sondern balancierten Türme von Tellern, jeder mit einem Krug oder Schüsseln obendrauf, mit einer Hand, während der Hobbit quiekend vor Furcht hinter ihnen herlief. »Bitte, seid vorsichtig, bitte, bemüht euch nicht, ich mache das alles gern allein.« Aber die Zwerge begannen zu singen. »Schmeißt mit Tellern, so viel euch passt, biegt die Messern und Gabeln krumm, tut, was Bilbo Beutlin hasst, verbrennt die Korken, haut Flaschen um, piekt ins Tischtuch und tretet ins Fett, gießt die Milch auf den Küchenflur, Knochen im Bett sind besonders nett, gießt den Wein in die Kuckucksuhr. Jetzt die Gläser in den Müll hinein, stampft drauf, stampft und mit Gesang, sind die Schüssel nicht kurz und klein, kegelt sie munter den Gang entlang. Alles, was Bilbo Beutlin hasst, hört ihn bloß, vorsichtig, angefasst.« Natürlich machten sie nichts so Grässliches, sondern spülten das ganze Geschirr und stellten es sauber weg. Schnell wie der Blitz, während der Hobbit sich in der Mitte der Küche um sich selbst drehte und versuchte, sie dabei zu beaufsichtigen. Dann kehrten sie zurück und fanden Thorin mit den Füßen auf dem Kamingitter seine Pfeife rauchen. Dabei blies er die riesigsten Ringe in die Luft und befahl ihnen zu fliegen, wohin er wollte. Manche stiegen den Kamin hinauf, dahinter die Uhr, auf den Kaminsims, andere krochen unter den Tisch oder zogen unter der Decke immer im Kreis herum. Wohin die Ringe auch schwebten, so waren sie doch nie schnell genug, um Gandalf zu entkommen. Pop! Schon sandte er einen kleineren Rauchring aus seiner kurzen Tonpfeife geradewegs durch jeden von Thorins Ringen. Dann schien sich Gandalfs Rauchring über den Spaß zu freuen, er kam zurück und schwebte eine Weile über des Zauberers Haupt. Er hatte schon eine ganze Wolke von solchen Ringen über sich, und das ließ ihn in der Tat sehr zauberisch aussehen. Bilbo stand stumm dabei und sah zu. Er liebte Rauchringe, aber er errötete bei dem Gedanken, wie stolz er gestern Morgen auf jene Rauchringe gewesen war, die er mit dem Wind hinaus und über den Berg gesandt hatte. »Jetzt ein bisschen Musik«, sagte Thorin, »packt eure Instrumente aus.« Kili und Fili liefen zu ihren Rucksäcken und brachten kleine Fielen. Dori, Nori und Uri holten Flöten aus den unergründlichen Taschen ihrer Kapuzenmäntel. Bombo holte eine Trommel aus der Halle, Bifo und Bofo gingen ebenfalls hinaus und kamen mit Klarinetten zurück, die sie bei den Spazierstöcken abgestellt hatten. Dwalin und Balin sagten, »Entschuldigung, unsere Instrumente liegen noch vor der Tür.« »Dann bringt auch meines mit«, rief Thorin ihnen zu. Sie kamen zurück mit Bratschen, die größer als sie selbst waren, und mit Thorins in grünes Tuch eingeschlagener Harfe. Es war eine wunderbare, goldene Harfe, und als Thorin sie schlug, begann die Musik so plötzlich und süß, dass Bilbo alles andere vergaß. Er wurde in die dunklen Lande hinweggeführt unter seltsame Monde, weit fort über das Wasser, sehr weit von seiner Hobbithöhle unter dem Berg entfernt. Das Dunkel drang durch die kleinen Fenster, die in die Flanke des Berges eingelassen waren, in den Raum. Das Feuer flackerte, es war April, und noch immer spielten sie, während der Schatten von Gandalfs Bart unruhig über die Wände geisterte. Die Dunkelheit füllte den ganzen Raum und das Feuer verlosch. Die Schatten ertranken und immer noch spielten sie. Plötzlich begann erst einer, dann ein anderer, während sie weiterspielten, einen tiefen, kehligen Gesang von Zwergen in den verborgenen Landschaften ihrer alten Heimat. Und dies sind gleichsam Bruchstücke ihres Liedes, wenn es ohne Musik und Reim überhaupt ihrem Gesang gleichen kann. Weit über die kalten Nebelberge zu den tiefen, verliesten und uralten Höhlen müssen wir fort, ehe der Tag anbricht, das bleiche, verzauberte Gold suchen. Die Zwerge der grauen Zeiten wussten mächtigen Zauber, während die Hämmer wie klingende Glocken erklangen, im Unterirdischen, wo die dunklen Geheimnisse schlafen, in den großen Höhlen unter den kahlen Hügeln. Für vergessene Könige und Elbenfürsten schufen sie gleißende güldene Schätze, schmiedeten, schafften, fingen das Licht ein in den Edelsteinen dunkler Schwertgriffe. Auf silberne Halsketten reihten sie glitzernde Steine auf, in Kronen fingen sie Drachenfeuer ein, in geflochtenen Drähten verstrickten sie das Licht von Sonne und Mond. Weit über die kalten Nebelberge müssen wir fort, ehe der Tag anbricht, zu den tiefen Verliesen und uralten Höhlen unser lang vergessenes Gold suchen. Die Kiefern rauschten auf der Höhe und die Winde stöhnten in der Nacht. Das Feuer war rot und barst wie ein Glutball. Die Bäume brannten hell wie Fackeln. Dann tosten die Glocken unten im Tal und die Menschen schauten mit fahlen Gesichtern herauf. Der Zorn des Drachen entbrannte noch heller als Feuer, brach die Türme nieder und die zerbrechlichen Häuser. Und der Berg rauchte unter dem Mond und die Zwerge hörten den Schritt des Schicksals. Sie flohen aus ihrer Halle, um sterbend zu fallen unter Drachentatzen unter dem Mond. Weit über die grimmigen Nebelberge zu den tiefen Verliesen und düsteren Hallen müssen wir fort, ehe der Tag anbricht, um unsere Harfen, unser Gold heimzuholen. Während sie so sang, verspürte der Hobbit in sich die Liebe zu den wunderbaren Schätzen, die mit so viel Mühe und Geschick geschaffen worden waren, und wie durch einen Zauber entstand in ihm ein wütender, gieriger Wunsch, der auch die Herzen der Zwerge erfüllte. Gleichzeitig erwachte etwas von der Tuck-Seite in ihm. Er sehnte sich danach, hinauszuziehen und die großen Gebirge zu sehen und die Kiefern und Wasserfälle rauschen zu hören, die Höhlen auszukundschaften und ein Schwert zu tragen statt eines Spazierstocks. Er schaute aus dem Fenster. Die Sterne standen an einem schwarzen Himmel hoch über den Bäumen. Er dachte an die Juwelen der Zwerge, die in dunklen Gewölben schimmerten. Plötzlich sprang am Horizont jenseits des Wassers eine große Flamme auf. Vielleicht hatte jemand ein Feuer entzündet und er musste an plündernde Drachen denken, die sich auf seinem ruhigen Berg niederließen und alles in Flammen erstickten. Da schauderte es ihn und sehr schnell war er wieder Mr. Beutlin von Beutelsend unter dem Berg. Zitternd stand er auf. Gern wollte er die Lampe holen, aber noch lieber wäre er unter diesem Vorwand nur hinausgegangen. Dann hätte er sich hinter den Bierfässern im Keller versteckt und wäre erst hervorgekommen, wenn alle Zwerge auf und davon waren. Plötzlich merkte er, dass die Musik und der Gesang aufgehört hatten und dass sie ihn alle anschauten mit Augen, die im Dunkeln schimmerten. Wohin wollt ihr?« fragte Thorin in einem Ton, der anzuzeigen schien, dass er unseres Hobbits Absichten erraten hatte. »Wie wär's mit ein bisschen Licht?« sagte Bilbo entschuldigend. »Wir lieben die Dunkelheit«, antworteten die Zwerge, »Dunkelheit für die dunklen Geschäfte. Bis zur Dämmerung sind es noch viele Stunden.« »Natürlich«, sagte Bilbo und setzte sich rasch wieder hin. Er verfehlte aber den Stuhl und setzte sich auf das Kamingitter, wobei er mit einem Krach den Schürhaken und die Schaufel umwarf. »Ruhe«, sagte Gandalf, »hört jetzt Thorins Rede.« Und Thorin begann. »Gandalf, Zwerge und Mr. Beutlin, wir haben uns im Haus unseres Freundes und Mitverschwörers zusammengefunden, dieses ausgezeichneten und wagemutigen Hobbits. Mögen die Haare an seinen Zehen niemals ausfallen. Alles Lob seinem Wein und seinem Bier.« Er machte eine Atempause, um dem Hobbit Gelegenheit zu einer höflichen Bemerkung zu geben. Aber seine Höflichkeit war gänzlich verloren, denn der arme Bilbo Beutlin machte nur protestierend seinen Mund auf und zu. Man hatte ihn wagemutig genannt und noch schlimmer, Mitverschwörer. Aber Bilbo bekam nicht einmal ein Krächzen heraus, so verstört war er. Also fuhr Thorin fort. »Wir sind zusammengekommen, um unsere Pläne, unsere Wege, unsere Mittel, unsere Politik und unsere Listen zu besprechen. Wir wollen bald, noch ehe der Tag anbricht, unsere lange Reise beginnen. Eine Reise, von der einige von uns, oder vielleicht sogar alle, ausgenommen natürlich unser Freund und Ratgeber, der erfindungsreiche Zauberer Gandalf, nie mehr zurückkehren werden. Es ist ein feierlicher Augenblick. Unsere Absicht, das darf ich annehmen, ist allen wohlbekannt. Für den hochehrenwerten Mr. Beutlin, aber auch für den einen oder anderen von den jüngeren Zwergen, ich denke hier beispielsweise an Kili und Fili, erfordert unsere augenblickliche Lage eine kürzere Erläuterung.« Dies war Thorins Stil. Er war eine berühmte Zwergenpersönlichkeit. Hätte man es erlaubt, so wäre er in diesem Stil vermutlich fortgefahren, bis er die Puste verloren hätte, ohne irgendwem irgendetwas zu erzählen, das er nicht längst schon wusste. Aber er wurde mitleidlos unterbrochen. Der arme Bilbo konnte es nicht länger ertragen. Bei dem Wort »nie mehr zurückkehren« spürte er einen Schrei in sich aufsteigen und sehr bald brach er aus wie das Pfeifen einer Lokomotive, die aus einem Tunnel herauskommt. Alle Zwerge sprangen auf und stießen dabei den Tisch um. Gandalf entzündete ein blaues Licht am Ende seines Zauberstabes und mit seinem Gefunkel konnte man den armen Hobbit auf dem Kaminvorleger knien sehen, wabbelig wie Sülze, die zu schmelzen begann. Dann fiel er platt auf den Boden und rief in einem Fort, »Vom Blitz erschlagen, vom Blitz erschlagen!« Und das war alles, was sie für eine lange Weile aus ihm herausbringen konnten. Sie nahmen ihn auf und brachten ihn hinüber ins Wohnzimmer, legten ihn auf das Sofa, stellten ihm etwas zu trinken hin und kehrten zurück zu ihren dunklen Geschäften. »Ein erregbarer kleiner Bursche«, sagte Gandalf, als sie sich wieder niedergesetzt hatten. »Er bekommt komische, verrückte Anwandlungen. Aber er ist einer der Besten, wütend wie ein Drache in der Klemme.« Wenn ihr jemals einen Drachen in der Klemme gesehen habt, so werdet ihr feststellen, dass dies eine höchst poetische Übertreibung in Bezug auf einen Hobbit war. Das hätte selbst auf des alten Tuck-Ur-Urgroßonkel Stierbrüller nicht gepasst, der für einen Hobbit so groß war, dass er ein Pferd besteigen konnte. Der griff die Reihen der Kobolde am Berg Gram in der Schlacht auf den grünen Feldern an und schlug ihrem König Golfhimbul mit einer hölzernen Keule glatt den Kopf ab. Der Kopf aber segelte 100 Meter weit durch die Luft und fiel dann in ein Kaninchenloch. Und auf diese Weise wurde im gleichen Augenblick sowohl die Schlacht gewonnen, wie auch das Golfspiel erfunden. Wie dem auch sei, Stierbrüllers zahmerer Abkömmling kam in seinem Wohnzimmer wieder zu sich. Nach einer gewissen Weile unter einem kleinen Trunk kroch er aufgeregt zur Tür des Empfangszimmers. Da hörte er Gläuen Folgendes sagen. »Humpf«, oder ein mehr oder weniger ähnliches Räuspern. »Glaubt ihr, dass er es schaffen wird? Für Gandalf ist es leicht zu behaupten, dieser Hobbit sei wütend. Aber ein Schrei wie dieser, wer weiß, in welchem Augenblick der Erregung, würde genügen, den Drachen und seine ganze Sippschaft aufzuwecken und uns alle ums Leben zu bringen. Ich meine, es klang vielmehr nach Furcht als nach Erregung. Tatsache, wenn nicht das Zeichen an der Tür gewesen wäre, so hätte ich bestimmt geglaubt, dass ich in ein falsches Haus gekommen sei. Sobald ich einen Blick auf diesen kleinen Burschen geworfen hatte, der auf der Fußmatte herumhopste, da hatte ich meine Zweifel. Er sieht mehr nach einem Krämer aus als nach einem Meisterdieb.« Da drehte Mr. Beutlin den Türknopf und trat ein. Die Tuckseite hatte gewonnen. Er spürte, dass er ohne Bett und Frühstück losziehen konnte. Ja, sie sollten sehen, dass er wütend und kampfhungrig war. Und was den kleinen Burschen anging, der auf seiner Fußmatte herumhopse, so machte ihn das wirklich wütend. Noch lange später bedauerte der Beutlin, was er jetzt tat. Und er sagte zu sich, »Bilbo, du warst ein Narr. Du bist mit offenen Augen in dein Unglück gestolpert.« »Verzeiht«, sagte er nämlich, »wenn ich einiges mit angehört habe. Ich verstehe zwar nicht, worüber ihr euch unterhalten habt, verstehe auch nicht eure Bemerkung über Meisterdiebe, aber ich nehme an, dass ich richtig vermute, und das nannte er Würde bewahren, dass ihr mich für untauglich haltet. Ich werd's euch zeigen. Ich habe keine Zeichen an meiner Tür. Sie wurde erst vor einer Woche gestrichen, und ich bin ganz sicher, dass ihr in das falsche Haus gekommen seid. Sobald ich eure merkwürdigen Gesichter auf der Türschwelle sah, hatte ich meine Zweifel. Aber betrachtet es nunmehr als das richtige Haus. Erzählt mir, was ihr getan haben wollt, und ich werde es versuchen, selbst wenn ich bis zum Ende der Welt marschieren und mit den Lindwürmern in den letzten Wüsten kämpfen müsste. Ich hatte einen Ur-Ur-Urgroßonkel Stierbrüller Tuck. »Ja, gewiss, aber das ist lange her«, sagte Gloin. »Ich sprach von euch, und ich versichere euch, dass ein Zeichen an der Tür war, das übliche im Geschäftsleben. Meisterdieb sucht gute Arbeit mit viel Aufregung und gegen angemessenen Lohn. So ist dieses Zeichen ja gewöhnlich zu verstehen. Ihr könnt auch bewährter Schatzjäger anstelle von Meisterdieb sagen, wenn euch das besser gefällt. Mancher tut es auch, aber für uns ist es ein und dasselbe.« Gandalf erzählte uns, dass es hier in der Gegend einen solchen Mann gäbe, der gerade einen derartigen Posten sucht und dass er für eine Zusammenkunft hier für diesen Mittwoch zur Teezeit arrangiert habe. »Natürlich war das Zeichen da«, sagte Gandalf. »Ich habe es selbst angebracht, aus gutem Grund. Ihr batet mich, den 14. Mann für eure Expedition zu finden, und ich wählte Mr. Beutlin. Es soll mir bloß einer sagen, ich hätte den falschen Mann oder das falsche Haus ausgesucht, und ihr könnt euch mit 13 abfinden, könnt eurem Missgeschick in die Arme laufen oder zurückgehen und wieder Kohlen kratzen.« Er runzelte die Stirn so fürchterlich, dass Gloin sich rasch auf seinen Stuhl drückte, und als Bilbo den Mund öffnen wollte, um eine Frage zu stellen, drehte er sich um, starrte auch ihn an, und seine buschigen Augenbrauen streckten sich so weit vor, dass Bilbo den Mund zuschnappen ließ. »In Ordnung«, sagte Gandalf, »keine Auseinandersetzung mehr. Ich habe Mr. Beutlin ausgewählt, und das sollte euch genügen. Wenn ich sage, er ist ein Meisterdieb, dann ist er ein Meisterdieb oder wird einer sein, wenn die Zeit dazu kommt. Es steckt eine Menge mehr in ihm, als ihr meint, und eine Menge mehr, als er selbst es ahnt. Wahrscheinlich werdet ihr mir alle noch einmal dankbar dafür sein. Nun, Bilbo, mein Junge, holt die Lampe und lasst ein bisschen Licht darauf fallen.« Im Schein der Lampe mit dem roten Schirm breitete er auf dem Tisch ein Stück Pergament aus, das wie eine Karte aussah. »Dies hat euer Großvater angefertigt, Thorin«, entgegnete er auf die aufgeregten Frage der Zwerge. »Es ist ein Plan des Berges.« »Mir scheint, das wird uns nicht viel helfen«, sagte Thorin enttäuscht, nach einem kurzen Blick auf das Pergament. »Ich erinnere mich gut genug an den Berg und die Länder in seiner Umgebung, und ich weiß, wo der Nachtwald ist und die verwitterte Heide, wo die großen Drachen hausen.« »Da ist oben auf dem Berg rot ein Drache eingezeichnet«, meinte Balin, »aber es dürfte nicht schwerfallen, ihn auch ohne diesen Plan zu finden, wenn wir jemals dort oben ankommen.« »Da ist jedoch ein Punkt, den ihr nicht bemerkt habt«, sagte Gandalf, »und das ist der geheime Eingang. Seht ihr diese Rune auf der Westseite und die Hand, die von den anderen Runen her darauf hinzeigt? Das bedeutet einen verborgenen Zugang zu den unteren Gewölben.« »Kann sein, dass dieser Zugang irgendwann einmal geheim war«, entgegnete Thorin. »Aber wie könnten wir wissen, ob er noch immer geheim ist? Der alte Smaug hat dort lange genug gelebt, um alles herauszufinden, was es über dieses Gewölbe herauszufinden gibt.« »Möglich, aber er kann seit Jahr und Tag mit diesem Zugang nichts anfangen.« »Warum?« »Weil der Eingang zu klein ist. 5 Fuß hoch die Tür und 3 passten nebeneinander, sagen die Runen. Aber Smaug konnte in ein solches Loch nicht hineinkriechen, selbst nicht, als er noch ein Jungdrache war. Gewiss aber nicht, nachdem er so viele Zwerge und Menschen aus Dahl gefressen hatte.« »Mir scheint es aber doch ein sehr großes, mächtiges Loch zu sein«, quiekte Bilbo, der keine Erfahrung mit Drachen hatte und sich nur auf Hobbithöhlen verstand. Er war schon wieder aufgeregt und sehr interessiert, so dass er völlig vergaß, den Mund zu halten. Landkarten mochte er sehr gern. In seiner Halle hing eine große Karte von der Umgebung, in die mit roter Tinte all seine Lieblingswege eingezeichnet waren. Wie sollte, sehen wir einmal vom Drachen ab, eine solch große Tür draußen unbemerkt geblieben sein, fragte er. Er war nur ein kleiner Hobbit, vergesst es nicht. Da gibt es Möglichkeiten genug, sagte Gandalf. Aber auf welche Weise gerade dieser Zugang verborgen gehalten wurde, das werden wir, ohne an Ort und Stelle nachzuschauen, nicht herausfinden. Der Karte nach zu urteilen, gibt es dort eine verschlossene Tür, die so angefertigt wurde, dass sie genau wie der Berg selbst aussieht. So macht man es doch bei den Zwergen, nicht wahr? Genau so, antwortete Thorin. Auch vergaß ich zu erwähnen, fuhr Gandalf fort, dass mit der Karte ein Schlüssel zu uns kam, ein alter und merkwürdiger Schlüssel. Hier ist er, sagte er und händigte Thorin einen silbernen Schlüssel mit einem langen Stiel und einem komplizierten Bart aus. Verwahrt ihn sicher. Das werde ich, erwiderte Thorin und befestigte ihn an einer fein gearbeiteten Kette, die unter dem Rock um seinen Hals hing. Jetzt sieht alles schon hoffnungsvoller aus. Bisher hatte ich keine klare Vorstellung, was zu tun ist. Wir wollten so schnell und vorsichtig wie möglich nach Osten bis zum Langen See ziehen. Danach würden die Schwierigkeiten beginnen. Schon eine ganze Weile vorher, wenn ich über die Wege recht unterrichtet bin, unterbrach ihn Gandalf. Wir könnten von dort aufwärts dem eiligen Wasser folgen, fuhr Thorin fort, der von Gandalfs Bemerkung keine Notiz nahm. Bis zu den Ruinen von Dahl, der alten Stadt im Tal am Fuße des Berges. Aber keiner von uns denkt gern an das Haupttor. Der Fluss kommt unmittelbar aus ihm heraus und schießt durch die großen Klippen südlich des Berges. Aber aus diesem Haupttor kommt auch der Drache heraus, viel zu oft, wenn er nicht seine Gewohnheiten geändert hat. Das würde zu keinem guten Ende führen, sagte der Zauberer, jedenfalls nicht ohne einen mächtigen Krieger oder einen richtigen Helden. Ich versuchte einen zu finden, aber die Krieger bekämpften sich gegenseitig untereinander und in unserer Gegend sind Helden selten geworden und es gibt sie überhaupt nicht mehr. Die Schwerter sind bei uns gewöhnlich voller Scharten, die Äxte braucht man zum Bäumefällen, die Schilde als Säuglingswiegen und Topfdeckel und die Drachen sind angenehm weit weg und deshalb nur noch Fabeltiere. Darum habe ich mich auf die Meisterdieberei verlegt, besonders weil ich mich an das Seitentor erinnerte. Und hier ist unser kleiner Bilbo Beutlin, der Meisterdieb, der auserwählte und berufene Meisterdieb. Jetzt weiter, lasst uns Pläne machen. Gut so, sagte Thorin. Ich vermute, dass der Meisterdieb uns einige seiner Ideen und Vorschläge unterbreiten will. Er wandte sich mit spöttischer Höflichkeit an Bilbo Beutlin. Zunächst wüsste ich gerne ein bisschen mehr über die ganze Angelegenheit, sagte Bilbo und war sehr verwirrt und innerlich ein bisschen unsicher. Aber immer noch bestimmte ihn die Tuck-Seite dazu, sich weiter mit der Angelegenheit zu befassen. Ich meine, über das Gold und den Drachen und wie er das bekommen hat und wem es gehört. Donnerwetter, sagte Thorin, habt ihr euch nicht die Karte angesehen? Und habt ihr nicht in unser Lied gehört? Und haben wir nicht seit Stunden darüber diskutiert? Trotzdem würde ich es gern klar und deutlich hören, sagte er eigensinnig und setzte seine Geschäftsmiene auf, sonst nur für Leute bestimmt, die Geld von ihm leihen wollten. Er tat sein Bestes, um klug und berufstüchtig zu erscheinen und um Gandalfs Empfehlung gerecht zu werden. Außerdem müsste ich Bescheid wissen über das Risiko, über die Nebenausgaben, die benötigte Zeit, die Belohnung und so weiter. Womit er meinte, was bekomme ich selbst dafür und kehre ich überhaupt lebendig zurück? Oh, sehr gut, erwiderte Thorin. Sehr lang ist es her, dass in den Tagen meines Großvaters unsere Familie aus dem fernen Nordosten vertrieben wurde. Sie kamen mit all ihren Reichtümern und ihren Werkzeugen zu diesem Berg hier auf der Karte. Dann gruben meine Vorfahren und trieben Stollen vor und machten hohe Gewölbe und hohe Werkstätten, und ich glaube, dass sie auch eine ganze Menge Gold und viele Edelsteine dabei fanden. Jedenfalls wurden sie ungewöhnlich reich und berühmt, und mein Großvater wurde König unter dem Berge. Ja, er wurde mit großer Hochachtung von den Menschen behandelt, die im Süden lebten und sich allmählich das eilige Wasser hinauf bis dorthin ausbreiteten, wo das Tal vom Berge überschattet war. Sie bauten dort in jenen Tagen die fröhliche Stadt Dahl. Könige riefen unsere Schmiede an ihre Höfe und selbst für die weniger Geschickten war die Belohnung überreich. Väter baten uns, ihre Söhne als Lehrlinge einzustellen und bezahlten uns ordentlich, besonders mit Lebensmitteln. Wir brauchten uns daher nicht mehr damit abzumühen, das Gemüse selbst anzubauen. Alles zusammengenommen, es waren gute Tage für uns und selbst der Ärmste hatte Geld genug auszugeben und zu verleihen, hatte Muße, wunderbare Arbeiten rein zum Spaß herzustellen, gar nicht zu reden von den hübschen Zauberspielzeugen, die bis auf den heutigen Tag nirgendwo anders auf der Welt mehr zu finden sind. So wurden die Gewölbe meines Großvaters mit Rüstungen und Edelsteinen gefüllt, mit Schnitzereien und Bechern, und die Spielzeugläden von Dahl waren ein Anblick, den man nicht mehr vergaß. Zweifellos lockte gerade das den Drachen an. Drachen stehlen Gold und Edelsteine, wie ihr wisst, bestehlen Menschen und Elben und Zwerge, wo auch immer sie etwas finden können. Und sie hüten ihren Raub solange sie leben, und das ist praktisch ewig, wenn sie nicht umgebracht werden. Dabei erfreuen sie sich nicht einmal an einem Messingring. Es ist schon so, sie können kaum ein gutes Werkstück von einem schlechten unterscheiden, obwohl sie gewöhnlich eine sehr gute Nase für seinen Verkaufspreis haben. Aber sie können nichts selbst machen, nicht einmal eine lose Schuppe an ihrem Schuppenpanzer befestigen. Nun, in jenen Tagen gab es eine Menge Drachen im Norden, wahrscheinlich wurde das Gold dabei knapp. Die Zwerge flohen nach Süden oder wurden getötet, und die allgemeine Verwüstung und Verheerung, die die Drachen anrichteten, wandte alles vom Schlechten zum Schlechteren. Unter ihnen gab es einen besonders gierigen, starken und verschlagenen Drachen, Smaug genannt. Eines Tages flog er auf und kam nach Süden. Das erste, was wir von ihm hörten, war ein Lärm wie vor einem wilden Sturm, der aus dem Norden heranwirbelte. Die Bergkiefern krachten und zerbrachen im Sturm. Einige Zwerge, die das Glück hatten, draußen zu sein, und ich war einer von den Glücklichen, ein prächtiger, draufgängerischer Bursche in jenen Tagen, immerzu auf Wanderschaft, und das rettete mir an diesen Tagen das Leben. Gut also, aus angemessener Entfernung sahen wir, wie der Drache sich auf unserem Berg in einer riesigen Flamme niederließ. Dann kam er den Hang herab, und als er die Wälder erreichte, da gingen sie in Flammen auf. In dieser Stunde läuteten alle Glocken in Dahl, die Krieger rüsteten sich, die Zwerge stürzten aus dem großen Tor, aber dort wartete der Drache auf sie. Auf diesem Weg entkam keiner. Der Fluss zerkochte in weißem Dampf, ein dichter Nebel senkte sich auf Dahl herab, und da fiel auch schon der Drache über die Krieger her und vernichtete die meisten. Es war das übliche, unglückselige Geschick, nur zu üblich in jenen Tagen. Dann ging Smaug zurück und kroch durch das Haupttor und stöberte in allen Hallen und Gängen, in Stollen und Gässchen, in Kellern, Wohnungen und Durchgängen umher. Danach war im Berginnern kein Zwerg mehr am Leben, und er nahm all ihre Reichtümer in Besitz. Wahrscheinlich, denn das ist Drachengewohnheit, hat Smaug alles tief in der Erde auf einen großen Haufen gestapelt und schläft darauf wie auf einem Bett. Später kroch er oft aus dem großen Tor heraus, kam bei Nacht nach Dahl und schleppte Leute weg, besonders Jungfrauen, um sie aufzufressen, bis Dahl zerstört und alles Volk tot oder geflohen war. Was jetzt dort vorgeht, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass heutzutage niemand näher am Berg wohnt als am äußersten Ende des langen Sees. Die wenigen von uns, die draußen waren, verbargen sich und weinten und verfluchten Smaug. Plötzlich stießen eines Tages mein Vater und mein Großvater mit versenkten Bärten zu uns. Sie sahen sehr grimmig aus, sagten aber sehr wenig. Wenn ich sie fragte, wie sie herausgekommen wären, bedeuteten sie mir, ich solle meine Zunge hüten, und sie sagten, dass ich eines Tages zur rechten Zeit alles wissen würde. Danach zogen wir fort. Wir mussten unser Leben fristen, so gut wir konnten, da und dort in den Ländern. Oft genug sanken wir bis zum Hufschlimit hinab, oder wir mussten sogar in die Kohlenbergwerke gehen, aber niemals haben wir unsere gestohlenen Schatz vergessen. Und gerade jetzt, da ich mir erlauben darf zu sagen, dass wir eine ganz schöne Menge beiseite gelegt haben und dass es uns durchaus nicht schlecht geht, Thorin strich über die goldene Kette, die um seinen Hals hing, hoffen wir noch immer, ihn zurückzuerhalten und unsere Flüche über Smaug zu bringen, falls es uns verstattet ist. Ich habe mich oft über die Flucht meines Vaters und meines Großvaters gewundert. Jetzt sehe ich, dass sie eine Nebentür benutzten, die nur ihnen allein bekannt war. Augenscheinlich zeichneten sie auch eine Karte. Doch jetzt möchte ich wissen, wie Gandalf sich ihrer bemächtigte und warum sie nicht auf mich, den rechtmäßigen Erben, gekommen ist. »Ich habe mich nicht ihrer bemächtigt«, sagte Gandalf, »sie wurde mir gegeben. Euer Großvater wurde getötet, wie ihr euch erinnert, von einem Ork in den Bergwerken von Moria.« »Verflucht sei der Ork«, warf Thorin ein. »Und euer Vater ging am 21. April, am letzten Donnerstag vor 100 Jahren, fort, und ihr habt ihn seitdem nicht mehr gesehen.« »Wahr, wahr«, sagte Thorin. »Gut, euer Vater gab mir für euch dies. Und wenn ich meine eigene Zeit und meine eigene Weise dazu wählte, so könnt ihr mir kaum ein Zeug flicken. Bedenkt die Schwierigkeiten, die ich hatte, um euch zu finden. Euer Vater konnte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnern, als er mir das Pergament übergab, und euren Namen konnte er mir auch nicht sagen. Richtig betrachtet denke ich, dass man mich loben und dass man mir danken müsste. Hier ist die Karte.« Damit händigte er sie Thorin aus. »Ich verstehe das nicht«, sagte Thorin, und Bilbo hätte am liebsten dasselbe gesagt, denn die Erklärung schien nichts zu erklären. »Euer Großvater«, fuhr der Zauberer verärgert fort, »gab die Karte aus Sicherheitsgründen seinem Sohn, bevor er in die Bergwerke von Moria ging. Nachdem euer Großvater getötet worden war, ging euer Vater fort, denn er wollte sein Glück mit der Karte versuchen. Er hatte eine Menge von höchst unerfreulichen Abenteuern, aber niemals kam er an den Berg heran. Wie er schließlich in das Verlies des Geistesbeschwörers gekommen ist, wo ich ihn gefangen fand, das weiß ich nicht. »Was habt ihr denn dort getan?« fragte Thorin mit einem Schauder, und alle Zwerge bekamen eine Gänsehaut. »Das braucht ihr nicht zu wissen. Ich musste etwas auskundschaften, wie gewöhnlich, und es war ein widerwärtiges, gefährliches Geschäft. Selbst ich, Gandalf, bin gerade noch mit heiler Haut davongekommen. Ich wollte euren Vater retten, aber es war zu spät. Er war ohne Verstand, redete irre und hatte fast alles vergessen, ausgenommen die Karte und den Schlüssel.« »Wir haben es vor langer Zeit den Orks von Moria heimgezahlt«, sagte Thorin. »Jetzt wäre es in der Zeit, dem Geisterbeschwörer eine Lehre zu erteilen. Ihr redet kein dummes Zeug, das ist ein Geschäft, das die Kräfte aller Zwerge weit überschreitet und selbst wenn sie eine aus allen vier Enden der Welt zusammenrufen würde. Das Einzige, was euer Vater wünschte, war, dass ihr die Karte lesen und den Schlüssel benutzen sollt. Drache und Berg sind mehr als große Aufgaben für euch.« »Hört, hört«, warf Bilbo ein, und zufällig sagte er es laut. »Hört was?« fragten sie alle und wandten sich Bilbo plötzlich zu. Er wurde darüber so verwirrt, dass er sagte, »Hört, was ich euch zu sagen habe.« »Gern.« »Und was wäre das?« fragten sie. »Also, passt auf. Ich würde sagen, dass ihr nach Osten geht und euch einmal dort umschauen solltet. Schließlich gibt es da eine Nebentür und Drachen sollen manchmal schlafen, vermute ich. Wenn ihr lange genug dort auf der Türschwelle sitzt, so möchte ich annehmen, dass euch etwas einfällt.« »Und nun gut, meint ihr nicht auch, dass wir für eine Nacht lange genug gesprochen haben, wenn ihr versteht, was ich damit meine? Was haltet ihr von einem Bett und von einem frühen Aufbruch? Ich werde euch ein gutes Frühstück geben, bevor ihr auszieht.« »Bevor wir ausziehen, das meint ihr doch sicher«, sagte Thorin. »Seid ihr nicht der Meisterdieb? Und ist das Sitzen auf der Türschwelle dort nicht euer Geschäft, gar nicht vom Hineingehen zu sprechen? Aber was Bett und Frühstück betrifft, so stimme ich zu. Ich habe 6 Eier mit Schinken gern, wenn ich eine Reise beginne, aber fein gebraten, keine gerührten Eier, und lass die bloß nicht auslaufen.« Nachdem auch alle anderen ihr Frühstück ohne das geringste Bitteschön bestellt hatten, was Bilbo sehr verärgerte, standen sie auf. Der Hobbit musste Platz machen für alle und erfüllte seine Gastzimmer und machte Betten auf Stühlen und Sofas, bis er jeden verstaut hatte. Dann legte er sich in sein kleines eigenes Bett und war sehr müde und nicht gerade glücklich. Eines stand jedoch für ihn fest. Mit dem Aufstehen und mit der Zubereitung des lumpigen Frühstücks wollte er sich nicht allzu sehr beeilen. Die Tuckseite brauchte sich auf und er war jetzt gar nicht mehr sicher, dass er am nächsten Morgen auf Reisen gehen würde. Wie er so in seinem Bett lag, konnte er Thorin nebenan im zweitbesten Schlafzimmer noch immer vor sich hin summen hören. »Weit über die kalten Nebelberge zu den tiefen Verliesen und uralten Höhlen müssen wir fort, ehe der Tag anbricht, unser lang vergessenes Gold suchen.« Dies in den Ohren schlief Bilbo ein und es bescherte ihm recht unangenehme Träume. Es war lang nach Tagesanbruch, als er aufwachte.